2. September. Meine geliebte Schwester, ich schreibe dir inmitten einer Lebensgefahr, ohne zu ahnen, ob es mir je wieder beschieden ist, mein liebes England und die teuren Freunde, die dort leben, wiederzusehen. Rings bin ich von Eisbergen eingeschlossen, die keinen Ausweg lassen und mein Schiff jeden Augenblick zu zerschmettern drohen. Die braven Burschen, die ich zu dieser Fahrt überredete, sehen zu mir nach Hilfe auf, aber ich kann keine Hoffnung schenken. Es liegt in unserer Lage etwas Entsetzliches. Jedoch gebe ich mich nicht der Verzweiflung hin. Vielleicht werden wir die Gefahr überleben, und so ist das Schicksal anders bestimmt, so werde ich mir die Lehre von meinem geliebten Seneca vor Augen halten und guten Mutes sterben. Doch wie wirst du dies alles tragen, Margaret? Du wirst nichts von meinem Ende erfahren und ängstlich auf meine Rückkehr warten. Jahre werden vergehen. Du wirst stetig zwischen Hoffen und Verzweiflung hin und her gerissen werden. O geliebte Schwester, diese Enttäuschungen für die Hoffnungen deines Herzens sind mir bei dem Gedanken daran schrecklicher als der eigene Tod. Aber du hast einen Gatten und liebliche Kinder. Du wirst das Glück kennen. Der Himmel behüte dich und erfülle meinen Wunsch. Mein unglücklicher Gast hat das innigste Mitgefühl für uns alle. Er bemüht sich, mich hoffnungsvoll zu stimmen und spricht, als sei in seinen Augen das Leben ein kostbarer Besitz. Er erinnert mich daran, wie oft andere Seefahrer dasselbe Los erlitten und dennoch mit dem Leben davonkamen. Dauernd flößt er mir Mut und Zuversicht ein. Sogar auf die Seeleute wirkt die Macht seine Beredsamkeit. Wenn er spricht, schwindet ihre Verzweiflung, wächst ihr Mut. Solange sie seine Stimme hören, halten sie diese riesigen Eisberge für Hindernisse, die der Wille des Menschen zu versetzen vermag. Doch sind diese Gefühle schwankend. Mit jedem neuen Tage werden sie durch die vergebliche Erwartung geschwächt. Ich fürchte, dass die Besatzung in ihrer Verzweiflung ans Meutern gehen könnte.